Willkommen zurück! In unseren Beiträgen rund um das Filmfest Schleswig-Holstein haben wir diesmal Dr. Willem Strank am Mikrofon. Er ist Dozent an der CAU für Neue Deutsche Medien und hat am Sonntag im Rahmen der Luschan-Reihe einen Film auf dem Klavier begleitet und beim Hochschultag einen Vortrag über die Filmmusik von Blade Runner gehalten. Doch beginnen wir chronologisch. Herr Strank, Sie haben beim Luschan den Stummfilm Die Carmen von St. Pauli auf dem Klavier begleitet. Wie würden Sie selbst den Film zusammenfassen? Also in Carmen von St. Pauli geht es im Prinzip um die Verführung eines eigentlich rechtschaffenden Mannes durch das Unterweltmilieu von den Hamburger Hafenkneipen und die Hoffnung, aus dieser Situation irgendwie wieder rauszukommen. Also eigentlich eine Geschichte, wie man sie später auch oft kennt. Kriminalität verführt den einfachen Bürger und er ist in den Fängen dieser Kriminalität gefangen und diejenige, die ihn dorthin lockt, ist eine attraktive Frau. Sie machen ja öfter Klavierbegleitung zu Stummfilmen in der Pumpe. Wie kam es dazu? Das war eine Absprache zwischen mir und dem Leiter der Pumpe, weil ich Lust hatte, mal einen Stummfilm zu begleiten. Also ich mache ja schon sehr lange viel improvisierte Musik und komponiere auch schon lange. Und ich habe gedacht, das ist eine Kombination, die ganz gut passt. Und habe deshalb vor 5 Jahren mal angefragt, ob wir mal Orlaks Hände zusammen machen wollen, weil der noch nie gespielt wurde im Kino in der Pumpe. Und der hat sofort Lust dazu gehabt und das war erfolgreich, hat funktioniert, hat geklappt, hat mir Spaß gemacht. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Dann einmal eine naheliegende Frage. Wenn man einen Stummfilm am Klavier begleitet, gibt es da ein Notenblatt oder interpretieren Sie das frei? Das kommt sehr darauf an. Also es gibt meistens keine erhaltene Musik. Man muss meistens was selbst schreiben oder was selbst kompilieren, also zusammenstellen aus verschiedenen Musiken. Die meisten Stummfilmpianisten haben ihrerzeit kompiliert, also Sachen zusammengestellt, die gut zusammenpassten und hatten dann Cue-Sheets dabei. Also keine Noten, sondern halt so Tabellen, in denen steht, wenn die und die Szene kommt, spielst du das und das. Und ich mache das bei jedem Film ein bisschen anders, benutze aber auch oft Cue-Sheets und versuche dann tatsächlich andere Cues zu benutzen als damals, weil ich davon ausgehe, die Operettenthemen und so, die damals benutzt wurden, kennt halt heute keiner mehr. Und ein wesentlicher Charme von diesen Sachen war, dass das damals auch erkannt wurde. Dann drängt sich ja die Frage auf, wie viel Vorbereitungszeit brauchen Sie für einen einzelnen Film? Wenn es also keine Noten gibt und jedes Mal anders begleitet wird, schaut man dann nicht gerade aus der Sicht eines Medienwissenschaftlers immer einen anderen Film? Das kommt auch wieder sehr auf den Film an, aber ich schaue mir die Filme 3-4 Mal an und mache mir sehr viele Notizen. Und habe meistens dann schon so eine Idee, was für ein musikalisches Konzept ich verfolge. Und es gibt Stummfilme, da schreibe ich eine Anzahl von Themen und überlege mir dann nur so Variationsweisen und Verarbeitungsstrategien dieser Themen. Und manchmal schreibe ich auch wirklich alles auf, das ist dann entsprechend aufwendiger. Wenn ich alles aufschreibe, bin ich schon echt 3-4 Tage komplett dabei. Schaut man dann nicht gerade aus der Sicht eines Medienwissenschaftlers immer einen anderen Film? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das war aber damals ganz genauso. Also jedes Kino hatte ja verschiedene Stummfilmpianisten zur Auswahl. Das Kino in der Pumpe hat ja auch 2, die dann sehr verschieden begleitet haben. Und da gibt es dann Vorlieben von Zuschauerinnen, was sie lieber hören und was sie weniger gern hören. Und ein Film hat in allen großen europäischen Hauptstädten immer grundsätzlich ganz anders geklungen. In Amerika nochmal ganz anders. Asiatischen Raum, wenn es das entsprechend vermarktet wurde, nochmal komplett anders. Also das war schon immer so, dass jeder Film immer je nach Performance sehr anders klang. Sie sind in der Filmmusikforschung. Dann einmal die Frage an Sie. Wie wichtig ist Filmmusik für den Gesamteindruck eines Films? Wichtiger, als die meisten denken und zugeben wollen, glaube ich. Also ich glaube, dass Filmmusik immer noch ein unterschätztes und untererforschtes Gebiet ist, auch wenn es mittlerweile viel mehr gibt als vor 13 Jahren, als wir angefangen haben. Und ich glaube, dass gerade wenn man Musik mal weglässt oder Filme anders vertont, was ich manchmal auch als Experiment so gemacht habe, man merkt, wie entscheidend es eigentlich ist, dass genau die Musik unter genau dem Film liegt. Darauf Bezug nehmend, Sie haben beim Hochschultag im Programmteil der CAU den Soundtrack von Blade Runner vorgestellt. Was ist für Sie als Wissenschaftler jetzt das Prägnanteste daran, wo man sagen kann, das ist Blade Runner? Ich würde sagen, das Prägnanteste ist wahrscheinlich der Sound, weil der Sound ja durch seine starken Hall-Effekte und durch seine Synthesizer-Ästhetik sehr stark an diese technologische und gleichzeitig so ein bisschen düstere, unklare Atmosphäre des Films anknüpft. Also ich glaube, das ist das, was den Soundtrack bekannt gemacht hat. Ich habe am Hochschultag gleichzeitig versucht zu erklären, dass aber nicht nur die Atmosphäre die Musik ausmacht, sondern die Musik auch sehr clever konstruiert ist von Vangelis und deshalb eben auch gleichzeitig zu der erzählten Welt auch sehr gut passt. Bleiben wir bei Soundtracks. Haben Sie selbst einen Lieblingssoundtrack aus einem Film? Und wenn ja, warum gerade dieser? Also ich mag tatsächlich am liebsten Musik, die es schon gegeben hat und die dann im Film neu eingesetzt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein riesiger Filmmusikhörer. Also ich würde mir keine Filmmusik-CDs privat anhören normalerweise. Und der Blade Runner Soundtrack gefällt mir schon verhältnismäßig gut gegenüber anderen Filmmusiken. Wenn ich einen Lieblingsfilmkomponisten oder sowas nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich immer noch irgendwie John Williams, von dem ich zum Beispiel den Catch Me If You Can Soundtrack sehr gerne mag. Ich mag die Sachen, die Leonard Rosenman gemacht hat, die etwas experimenteller waren, etwas schräger waren. Aber ich bin niemand, der sich zu Hause jetzt eine Interstellar-CD oder sowas anhört. Also am meisten mag ich es tatsächlich, wenn Stücke verwendet werden, die es schon gab vorher, wie bei Shutter Island oder so. Das sind dann so Filmmomente für mich. Bei Shutter Island gibt es dann so ein Penderecki-Stück, das wird dann eingesetzt, wenn die Insel kommt. Und das funktioniert dann, finde ich, ganz, ganz toll zusammen und macht dann immer was Neues draus. Ähnliches dürfte ja für Also sprach Zarathustra gelten, der im Film 2001 Odyssee im Weltraum zu hören ist. Die Sinfonie ist ja über 70 Jahre älter als der Film. Doch zurück zu Ihnen. Sie spielen Klavier, Geige, Saxophon, Gitarre, schreiben über Filmmusik Bücher. Woher kommt Ihrer Meinung nach diese tiefe Verbundenheit zur Musik? Die kommt biografisch. Also ich bin, seit ich ganz klein war, mit Musik in Kontakt gekommen, habe ganz früh angefangen, Musik zu lernen. Musik hat mir durch meine schwersten Krisen geholfen in meinem Leben. Es war eigentlich immer das Wichtigste auch in meinem Leben. Ich forsche auch gar nicht so gerne über Musik. Ich mache lieber Musik und spiele lieber Musik, als drüber zu reden. Und diese Filmmusik-Sache, das ist eine Sache, die hat sich gut ergeben, weil das irgendwie eine schöne Aufgabe war. Aber da hilft mir eigentlich, dass ich Filmmusik nicht so gerne mag. Weil wenn ich Filmmusik mögen würde, wäre mir das irgendwie zu nah dran. Und ich finde es eigentlich ganz gut, da die Distanz zu haben. Meine persönliche Nähe kommt daher, dass ich einfach mein Leben lang immer sehr viel Musik gemacht habe und mir das einfach gar nicht ohne Musik vorstellen kann. Moment, dann forschen Sie an etwas, das Sie gar nicht mögen? Ja, ich glaube, das ist immer ganz gut. Ich hasse Filmmusik ja nicht, so ist es ja nicht, aber ich forsche auch gerne mal über Sachen, wo man eine gewisse persönliche Distanz dazu hat, weil man ja nicht hinterher dabei rauskommen will, dass man sagt, ich mag das, sondern man will ja irgendwie etwas darüber herausfinden, wie es funktioniert oder was so die Regeln sind, nach denen das aufgebaut ist. Dann mal an Sie die Frage mit der maximal möglichen Distanz. Was macht aus der Sicht eines Medienwissenschaftlers eine gute Filmmusik aus? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich natürlich mich einerseits fragen kann, ist die Musik an sich sehr interessant konstruiert und sehr clever gemacht? Hat sie eine komplexe Struktur meinetwegen? Oder ich kann mich auch fragen, passt die Musik einfach sehr gut zu dem Film? Also viele mögen ja Hans Zimmers Filmmusiken sehr gerne und die sind ja oft sehr einfach gemacht, also sehr einfach von der Struktur her und basieren sehr stark auf Sound. Viele würden aber argumentieren, die passen halt perfekt zu den Filmen, für die sie ausgewählt wurden. Also da ist eigentlich die ideale Symbiose, die da eingegangen wird. Ich persönlich finde tatsächlich irgendwie Kontext immer spannend. Ich finde es also immer spannend, wenn ein Film aus Musik noch was Neues machen kann. Also wenn die Musik irgendwie, Sie haben eben Zarathustra erwähnt, also wenn die Musik schon da ist und wenn der Film tatsächlich es schafft, dieser Musik nochmal was Neues abzugewinnen, vielleicht noch eine neue Komponente zu geben. Filme sind ja auch immer ein Zeugnis der Zeit, in der sie gedreht werden. Sie spiegeln damit ja auch immer eine Epoche wider. So wird zum Beispiel die Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann ja stets zu Weihnachten gezeigt und dabei die gesamte NS-Thematik des Films vollkommen außer Acht gelassen. Was würden Sie sagen, für welche Epoche steht der von Ihnen am Klavier begleitete 20 Jahre ältere Film Die Carmen von St. Pauli? Also ich denke, Carmen von St. Pauli passt sehr gut in die Idee des unter anderem Straßenfilms der 20er Jahre. Also die Idee, dass sozusagen auf der Straße, in gewissen Milieus, in gewissen Vierteln der Stadt halt Gefahr lauert. Und das hängt sehr viel mit der rasanten Entwicklung der Städte in den 20er Jahren zusammen. Und ich glaube, dass diese rasante Entwicklung der Städte viele ratlos gemacht hat, weil alte Sozialsysteme, Großfamilien und so weiter aufgebrochen wurden. Die Menschen haben sich einsam und ja, also verloren auch gefühlt in den Städten. Und viele dieser Filme der 20er Jahre sagen genau das aus. Und ich glaube, Carmen von St. Pauli ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Filme das zeigen, dass es gefährlich sein kann, alleine in der Stadt zu sein, wie es gefährlich sein kann, sich auf ein Milieu einzulassen, das man selber noch nicht versteht. Kommen wir langsam zum Ende. Gibt es einen Stummfilm, für den Sie gerne selbst noch einmal Musik komponieren wollen würden? Ja, auf jeden Fall. Es gibt, also einer meiner Lieblingsfilme ist Greed von Erich von Stroheim. Das ist ein Film, der war ursprünglich 11,5 Stunden lang, ist aber vom Studio fast komplett vernichtet worden. Es sind nur 2 Stunden übrig geblieben. Es gibt mittlerweile eine rekonstruierte Fassung, die geht 4 Stunden. Und ich würde gerne mal die Herausforderung annehmen, diese 4 Stunden zu spielen, vielleicht mit einer Pause zwischendurch, weil das einfach ein unglaublich toller Film ist, der unglaublich klasse ist. Und ich hätte große Lust, mal die Herausforderung anzunehmen, dafür einen Soundtrack zu schreiben. Wenn Sie sagen, eine Pause bei 4 Stunden Film, tun denn da irgendwann nicht die Finger weh? Oder würden Sie dann eher andere Instrumente als das Klavier nehmen? Vielleicht würde ich dann ein bisschen wechseln, also dass ich mehrere Instrumente spiele, damit man die Finger mal ein bisschen anders belastet zwischendurch. Aber ich denke, 2x2 Stunden, das geht schon. Es gibt ja auch Pianisten, die spielen noch deutlich länger am Stück, die zum Beispiel das ganze wohltemperierte Klavier aufführen oder so. Also das wollen wir dann wohl lieber nicht zumuten. Immerhin ist das wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach eine ganze Sammlung von Klavierstücken. Auf jeden Fall danken wir Dr. Wilhelm Strang für diesen Einblick in die Filmmusik und für dieses Interview. Noch mehr Interviews rund um das Filmfest Schleswig-Holstein findet ihr natürlich auf der Seite.